Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Baumwolle verbinden wir meistens ein wohliges Gefühl. Fühlt sich so angenehm an auf der Haut, ist natürlich. Doch hinter diesem zarten Gewächs Baumwolle stecken Jahrhunderte von Leid, Zerstörung und Ausbeutung. Bis heute. Es sind eigentlich Klagegesänge, ein Schrei nach Errettung aus Not, Sklaverei, Gewalt und Willkür. Eine Anrufung afrikanischer Götter und des christlichen Messias. Die Spirituals, Arbeitsgesänge auf den Baumwollfeldern, aus denen eine ganze Musikkultur erwuchs. Der Blues, die Rockmusik, der Jazz. Melancholisch, klagend, schön. Sad and beautiful. 12,25. Baumwolle. Ahnen wir das, wenn wir im Supermarkt oder Discounter auf dem Grabbeltisch in den Billig-T-Shirts wühlen, um ein Schnäppchen zu machen? Die Geschichten des Leids, die hinter diesem Massenprodukt stehen. Die Historie eines pflanzlichen Rohstoffs, der die Welt auf den Kopf stellte und der bis heute nicht nur mit Zwangsarbeit, Verzweiflung, sozialer Not und Rechtlosigkeit verbunden ist, sondern auch mit ökologischer Zerstörung, buchstäblicher Verwüstung, Vergiftung von Mensch und Land. Baumwolle. Wir tragen sie auf der Haut, fast alle. Wir decken uns damit zu während der Nacht, wir gestalten unsere Wohnräume mit ihr. Ein Material, das uns näher ist als kaum etwas anderes. Wir nehmen sie zu uns in Margarine und Ölen, ja sie ist sogar als Faser in unsere Geldscheine eingewoben. Aber schätzen wir sie wert? Sven Beckert, deutscher Wirtschaftshistoriker an der amerikanischen Harvard University, öffnet die Tür zu einem Kapitel Menschheitsgeschichte, wenn er zusammenfasst. Die Baumwolle hat in der Geschichte der letzten, sagen wir mal, 250 Jahre meiner Meinung nach eine sehr wichtige und große Rolle gespielt. Und um vielleicht nur einige Beispiele zu nennen, die Baumwollindustrie war die wichtigste Fertigungsindustrie der Welt für fast 900 Jahre, vom Jahr 1000 bis zum Jahre 1900, also lange vor der industriellen Revolution. Die Baumwolle war zentral für die industrielle Revolution Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die industrielle Revolution war eine der wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte. Darüber hinaus war die Geschichte der Baumwolle auch eine Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert dann der Verbindung von sehr unterschiedlichen Weltregionen, also den USA, Europa, Zentralasien, Westafrika, Japan, China, Indien und anderen miteinander und der immer stärkeren Integration der globalen Wirtschaft im Laufe der letzten 200 Jahre. Und in all diesen Entwicklungen, die alle sehr, sehr wichtig sind für die Entstehung der modernen Welt, hat die Baumwolle eine zentrale Rolle gespielt. Kaum jemand, der sie in unseren Breiten nutzt, kennt sie aus eigener Anschauung. Baumwolle. Vor 100 Jahren stellten sich die Menschen tatsächlich Schafe vor, die auf Bäumen lebten. Denn sie wächst weit weg von hier, in subtropischen Regionen rund um den Globus. Das Malvengewächs Gossypium mit 4 Untergattungen und 51 Arten. Ein Wunderwerk der Natur. Ein Busch mit großen Blättern, bunten, prachtvollen Blüten, und Kapseln wie Avocadokerne, die wirken wie Überraschungseier. Denn wenn sie zur Erntezeit aufplatzen, quellen weiche, weiße Wattewölkchen aus ihnen hervor, die winzige Kerne wie im Kuschelnest beschützen. Ehrentraut Bayer, stellvertretende Direktorin am Botanischen Garten in München, spielt fast zärtlich mit dem erstaunlichen Naturstoff, während sie erklärt: Das sind die Samen. Und an denen sitzen eben diese Haare dran. Wenn ich den Samen jetzt hier rausdrehe, dann habe ich hier so einen schwarzen, dunkelbraun-schwarzen, etwas spindelförmigen Samen vor mir. Es ist eben deswegen so weich, weil die Baumwollfasern aus reiner Zellulose bestehen. Also Zellulose ist eigentlich ein ganz langes, kettenförmiges Molekül, das aus lauter Glucose, also aus lauter Zuckereinheiten besteht. Und die sind aneinander gekettet, linear, 400 bis 500 oder noch mehr. Und dann ist die Baumwollfaser in sich so ein bisschen verdreht. Deswegen kann man die auch so ein bisschen dehnen und leicht spinnen. Ja. Man könnte es so ein bisschen als Zuckerwatte bezeichnen. Ja, es erinnert so etwas daran. Ihr Zupfen, Ziehen und Drehen an dem weichen Material dürfte zu den ältesten Kulturtechniken gehören. Der Ötzi, der Mann aus dem Eis der Alpen, hatte zwar noch Flachs, Felle und Wolle am Körper, als er vor über 5000 Jahren in eine Gletscherspalte stürzte, aber schon lang vor seinem Tod wurden im fernen Peru erste Baumwollgewebe hergestellt. In Ägypten, Indien und Pakistan erkennt man das Potenzial der Pflanze vor 4500 Jahren. Herodot im alten Griechenland beschreibt sie vor 2500 Jahren. Immer rief sie Bewunderung hervor. Eine Pflanze als Geschenk der Götter an den Menschen. Bei den Hopi-Indianern war sie die Pflanze einer schicksalswebenden Spinnengottheit. Ebenso beim Spinnengott Anansi in Westafrika. Die indischen Hindus sahen ihren Gott Vishnu in einem Baumwollgewand, gewoben aus den Strahlen der Sonne. Die alten Inder sollten die ersten sein, die den Anbau professionalisierten und die Kulturtechnik des Spinnens und Webens so perfektionierten, dass die Schönheit der Stoffe legendär wurde. Jahr für Jahr feiner gezüchtet, mit längeren, feineren Fasern, bauten sie schon um das Jahrtausend einen internationalen Handel mit Baumwolle auf. Überall entdecken die Menschen nach und nach die Baumwollpflanze und die Techniken des Spinnens und Webens. In China, Zentralasien, Afrika, Australien, Süd-, Mittel- und Nordamerika. Europa erfährt durch Marco Polo von der kleidsamen Pflanze und schickt, auch wegen ihr, Schiffe auf Entdeckungsreisen. Die buchstäbliche Neugier führt in der Folge zu Jahrhunderten der Eroberungen, des Imperialismus, der Versklavung und des Raubes. Im Zuge des Imperialismus tropft aus den Baumwollballen symbolisch eine Blutspur, sagt Karl Borromeus Murr, Direktor des Bayerischen Textilmuseums in Augsburg. Historisch ist das in der Tat ein mit Unrecht und auch Ausbeutung verbundenes Handelsgut gewesen. Nicht nur, dass afroamerikanische Sklaven auf den Baumwollfeldern gearbeitet hatten. Es war auch so, dass die weißen Siedler, die Ureinwohner, die indianischen Stämme zum Teil von ihren Gründen vertrieben hatten, um Baumwolle dort anzubauen. Aber auch die kolonialen Vorläufer der Ostindien-Kompanien, die gingen auch nicht immer zimperlig in Indien mit ihren Handelskontakten um. Also die Geschichte der Baumwolle ist auch eine Geschichte von Ausbeutung. Als die Engländer um 1760 die ersten Baumwollspinnmaschinen erfinden, verlangen die gefräßigen, lärmenden Gerätschaften ständig mehr Rohbaumwolle. Zwangsarbeit und Sklaverei ermöglichen erst das britische Baumwollimperium, das in Europa und den Kolonien den ersten weltweit entstehenden Markt bedient. Indien verliert sein Monopol in der Baumwollverarbeitung und sinkt ab zum Rohstofflieferanten. Der Völkermord an den Ureinwohnern Amerikas nimmt seinen Lauf. Sklavenjäger zerstören die afrikanischen Gesellschaften. Bewaffnete Händler zwingen die Kolonien zum Baumwollanbau und verbieten den Anbau von Nahrungsmitteln. Es ist die Zeit, in der sich die Teilung zwischen Nord und Süd, jene Great Divergence, manifestiert, die bis heute den Globus in Reiche im Norden und Arme im Süden teilt. Der Harvard-Historiker Sven Beckert nennt diese Phase der Moderne den Kriegskapitalismus. Als ich mir die Geschichte des frühen Kapitalismus im Bezug auf die Baumwollindustrie angesehen habe, wurde mir sehr schnell klar, dass eben es hier nicht so stark um die Vergrößerung der menschlichen Freiheit ging oder um den freien Vertrag, sondern dass die Gewalt und der Zwang eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Geschichte des Kapitalismus gespielt hat. Und diesen Moment in der Geschichte des Kapitalismus wollte ich quasi auf den Punkt bringen. Und da habe ich den Begriff des Kriegskapitalismus geprägt. Und dabei handelt es sich nicht um den Krieg zwischen souveränen Staaten, also so wie wir Krieg normalerweise ansehen, sondern es handelt sich um den Krieg der Landwirte gegen die indigenen Bevölkerung. Es handelt sich um den Krieg der Plantagenbesitzer gegen die versklavten Arbeitskräfte. Aber es handelt sich auch um den Krieg zum Beispiel bewaffneter europäischer Händler in Asien gegenüber indischen Wettbewerbern oder chinesischen Wettbewerbern oder indonesischen Wettbewerbern und so weiter. Auch in Bayern spielt das weiße Gold eine maßgebliche Rolle bei der Industrialisierung. obwohl es bis zu 8000 Kilometer entfernt angebaut wird. Die Kleidung aus Flachs und Wolle wird abgelegt, als das neue Gut als Massenware auf den Markt kommt. Und bald schon verdienen auch hier die ersten Industriellen am weltweiten Boom mit, wird auch hier das Rohprodukt aus Sklavenarbeit verwendet, schuften auch hier Frauen und Kinder in riesigen Hallen an den ohrenbetäubend dröhnenden Spinn- und Webmaschinen, berichtet Karl Borromäus Murr, dessen Augsburger Textilmuseum in so einem historischen Gemäuer untergebracht ist. Die Industrialisierung in Bayern beginnt mit der Textilindustrie. Eine Generation später als das Mutterland der Industrialisierung, England, beginnt auch Augsburg zuallererst, aber auch in Kempten, in Kaufbeuren fängt man an mit importierten Maschinen aus England, aber auch aus Frankreich, später aus der Schweiz, Baumwolle mechanisch zu verspinnen und dann auch zu verweben. Und das ist sozusagen der Motor der Industrialisierung. Dahinter steckt hinter dieser industriellen Revolution eine Konsumrevolution. Innerhalb von etwa 70 Jahren, von 1835 bis 1895, verzehnfacht sich der Pro-Kopf-Verbrauch von Baumwolle. Und das ist einfach ein Zugewinn an Konsum. Und den kann nur decken ein ganz billiges Rohmaterial, wie es die Baumwolle darstellte. Und das Riesengeschäft mit der zartweichen Baumwollpflanze schreibt weiterhin Geschichte. Die amerikanischen Südstaaten zwingen Zehntausende Sklaven auf die Baumwollfelder, bis der amerikanische Bürgerkrieg 1861 bis 65 mit über 1 Million Opfern nach dem Sieg der Nordstaaten dem Menschenhandel und der Zwangsarbeit im Süden ein endgültiges Ende setzt. Der damals schon globale Handel geriet nach dem Ende der Sklaverei wegen der ausbleibenden Baumwolllieferungen aus den USA ins Stocken. Die Folge: eine große Wirtschaftskrise. In Europa wurden Tausende arbeitslos, Familien hungerten. Und der Baumwollanbau verschob sich langsam nach Afrika, Brasilien und zurück nach Asien. Nicht selten als verborgene Schuldsklaverei armer Bauern und meist unter katastrophalen Arbeitsbedingungen. Der globale Hunger nach dem Rohstoff Baumwolle prägte tatsächlich die gesamte moderne Weltgeschichte. King Cotton beherrschte die Welt. Auch die Geschichte der Dekolonialisierung, die mit dem pazifistischen Befreiungskampf von Mahatma Gandhi Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt. Denn auch da ist die Baumwolle das zentrale Symbol, sagt der Textilhistoriker Karl Borromäus Murr. Ich erzähle die Geschichte immer gerne von Mahatma Gandhi am Spinnrad, weil das ja ein Bild ist, der wieder im Besitznahme der alten Kulturtechnik des Webens und des Spinnens, dass die britische Kolonialherrschaft den Indern ja quasi weggenommen hat, indem die heimische Industrie zerstört worden war und man die Inder mit dem eigenen billigen Massenprodukten aus Schottland und England überschwemmt hatte. Deshalb ist dieses Symbol Gandhi am Spinnrad ein so bedeutendes für die Emanzipation eines Landes Indien, das sie selber wieder auch ökonomisch in Besitz nimmt. Es gehört zu den paradoxen Entwicklungen der Wirtschaftsgeschichte, dass die subtropische Pflanze Baumwolle heute wieder in China, Zentralasien, Indien und Afrika angebaut wird, nachdem die Kolonialmächte das Geschäft und die Verarbeitung für Jahrhunderte an sich gerissen hatten. Immer noch aber beherrschen amerikanische und europäische transnationale Konzerne und Handelsketten die globale Vermarktung der Textilindustrie. Noch liegen Schatten auf dem weißen Gold. Und neue kommen hinzu. Der Hunger nach dem Rohstoff provoziert immer produktivere und billigere Anbaumethoden. In den letzten 50 Jahren entstehen weltweit riesige Monokulturen und zerstören mit dem hohen Wasserbedarf der Baumwollpflanze ganze Ökosysteme. Der Aralsee in Usbekistan ist das wohl extremste Beispiel der Rücksichtslosigkeit, sagt Armin Reller, Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Augsburg. Das wurde von der Sowjetunion planwirtschaftlich auferlegt, die wollten da unabhängig werden, haben im großen Stil Baumwolle angepflanzt, also Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, im Einzugsgebiet des Aralsees. Und man hat dann das Wasser abgeleitet und die Seen ausgetrocknet. Und wenn Sie sich vorstellen, dass der Aralsee so groß war wie Belgien oder Bayern und heute ein trauriges Rinnsal, dann hat man das in ein, zwei Generationen ein Kulturgebiet in ein Katastrophengebiet verwandelt. Durch geplante, aber nicht angepasste Landwirtschaft. Wenn Sie bedenken, dass im Aralsee-Gebiet, also Usbekistan insbesondere, pro Kilogramm Baumwolle, die man dort produziert, über 20.000 Liter Frischwasser gebraucht wurde, dann muss man sich nicht wundern, wenn dieses Seengebiet zu einem Wüstengebiet wurde. Man hat dann zusätzlich, weil der Standort nicht geeignet ist für die Baumwolle, sehr viel Pestizide einsetzen müssen. Tatsächlich belegt der Baumwollanbau weltweit 1-2% der Anbaufläche. Auf diesem Land werden aber, so die Münchner Schweizfurt-Stiftung, 25% aller Pestizide eingesetzt. Ein chemischer Krieg gegen die Natur, der das ökologische Gleichgewicht ruiniert. Die kontinuierlich wachsende Nachfrage brachte dann Ende der 1980er Jahre auch die Genindustrie ins Baumwollgeschäft. Die gentechnisch manipulierte BT-Baumwolle, die höhere Erträge versprach, beherrschte dank einer aggressiven Werbestrategie nach wenigen Jahren einen Großteil des indischen Baumwollanbaus. Mit dramatischen Folgen. Weil die Bauern die Genbaumwolle flächendeckend anpflanzten, gab es zu wenig Fläche für Lebensmittel. Mangelernährung war die Folge. Nutztiere, die auf den Nachbarfeldern standen, erkrankten und starben. Und weil das kostspielige manipulierte Saatgut auf schwierigen Böden nicht wuchs, verschuldeten sich Millionen Bauern bei den Saatgutkonzernen. In den letzten 15 Jahren nahmen sich zigtausend bankrotte Baumwollfarmer verzweifelt das Leben, weil sie nicht mehr weiter wussten, sagt Agraringenieur Gerd Ratter von der Münchner Schweißfurt-Stiftung. Die Mehrheit der Kleinbauern in Indien hat weder Zugang zu Bewässerungswasser und wenn, dann kein Strom, um die Pumpen laufen zu lassen. Und diese gentechnisch veränderten Sorten sind oftmals so anspruchsvoll, dass sie unter diesen harschen Bedingungen, wo das nicht geliefert werden kann, sehr oft Missernten hervorgebracht haben. Und bei einer Missernte konnten sie dann die Kredite nicht zurückzahlen und dann gab es eben solche Verzweiflungstaten. Von 200.000 Selbstmorden bei Baumwollfarmern spricht sogar die indische Saatgutaktivistin Vandana Shiva. Tatsächlich lässt sich die Liste der ökologischen Katastrophen, Menschenrechtsverletzungen und zerstörten Leben, welche die Baumwollindustrie über Jahrhunderte kostete, fast endlos fortsetzen. Möglichst billig, so viel wie möglich von der weißen Watte zu produzieren, macht die Leitpflanze der Ökonomie zu einer Pflanze, die Leid über die Menschheit gebracht hat. Dass das nicht so sein muss, zeigen weltweit Projekte, die sich dem noch jungen biologischen Anbau von Baumwolle und fairen Produktionsbedingungen verschrieben haben. Begonnen hat es Mitte der 1980er Jahre in der ägyptischen biodynamischen Seekämpferfarm, die später dafür den alternativen Nobelpreis erhielt. Das Team arbeitete mit Fruchtwechseln und vermied Pestizide durch den Einsatz natürlicher Sexuallockstoffe, die die Schädling genannten Insekten von der Baumwollpflanze fernhalten. Gerd Ratter war einer der Pioniere, die diesen Ansatz, der Land, Menschen und Natur gesunden lässt, dann in den 1990er Jahren nach Indien und Afrika brachte. Um im Baumwollanbau auf Pestizide verzichten zu können, muss man weg vom Monokultursystem. Es ist ein Anbausystem aus der Balance und die Natur versucht, es wieder in Balance zu bringen, indem sie mit Krankheiten und Schädlingen gegensteuert. Ich erkläre unseren Bauern immer wieder, wenn Schädlinge und Krankheiten auftreten, ist nicht angesagt, diese zu bekämpfen, sondern zu fragen, was stimmt nicht im System. Ich habe den Biobauern auch immer erklärt, in ein Bioanbausystem gehören auch Schädlinge. Eine gewisse Präsenz von Schädlingen müsst ihr tolerieren, weil die wichtig sind, die Nützlinge zu ernähren. Wenn ich keine Schädlinge habe, können sich keine Nützlinge im System halten und dann kann ein plötzliches Auftreten zum Problem werden. Das Know-how ist da, die Bereitschaft der Bauern ist auch da. Die Bauern setzen die Chemie nicht gerne ein, aber es müssen vernünftige Preise bezahlt werden. Der Absatz muss geregelt sein, muss organisiert sein und dazu muss die Nachfrage dementsprechend hoch sein. Aber modernere Textilmessen moderne neue Start-ups, junge Firmen, die setzen auf Bio-Baumwolle. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass das ähnlich wie im Lebensmittelmarkt immer weiter steigt. So geht der Appell der Reformer des Baumwollmarktes auch an die Konsumenten. Weg von der Ramschware und stattdessen fairen Handel und ökologischen Anbau fördern, der zwar teurer ist, aber auch langlebigere Produkte hervorbringt. Die komplexe Geschichte der Beziehung zwischen dem Menschen und der Baumwollpflanze steht wieder vor einer Veränderung. Die moderne Kunststofftechnik hat in den letzten Jahren schon mehr als 60% des Textilmarktes übernommen. Trotzdem, die Nachfrage nach Baumwolle steigt weiter, angetrieben von international agierenden Modeunternehmen. Was sich aber auch verändert hat, ist die historische Bewertung. Das Beispiel Baumwolle zeigt, dass die Geschichte des Kolonialismus auch heute noch hochaktuell ist. Die indische Physikerin, Saatgutaktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises, Vandana Shiva, sagt deshalb unmissverständlich: Zuallererst sollte die westliche Welt anerkennen, woher ihr Reichtum stammt, und sich nicht länger selbst belügen. Aus der Sicht der ersten Welt ist ihr Reichtum das Produkt einer fast magischen Technologie und hoher Intelligenz. Für uns in der dritten Welt ist der Reichtum des Westens die Folge der Kolonisierung, der Kontrolle über unsere Wirtschaft und die Folge der Sklaverei, bei der man die Bevölkerung eines halben Kontinents einfing, um sie auf Baumwollfeldern in Amerika arbeiten zu lassen. Das sind die Wurzeln dieses magischen Erfolgs. Wir zahlen heute noch die wirtschaftliche, menschliche, soziale, ökologische Zeche. So when economic growth took place, we knew from the third world, from India, how much we have paid for it. So the costs were always very clear to us, the environmental costs and the people's costs, the social costs. Der deutsche Historiker an der Harvard University, Sven Beckert, teilt diese Sicht. Mit dem Baumwollhandel sei die Welt zu einem großen Kleidermarkt geworden. An jedem T-Shirt, jeder Jeans hänge unsichtbar Armut, Leid und Not. Die Barbarei ist auf jeden Fall auch Teil unserer Geschichte. Und wir haben oft Probleme in Westeuropa oder Nordamerika, das quasi zu sehen, weil in gewisser Weise diese Geschichte in großer Entfernung zu uns passiert ist. Und es ist deshalb für uns quasi ein leichtes zu sagen, ja, die Geschichte der Versklavung ist zwar schrecklich, aber sie hat mit uns eigentlich nichts zu tun, denn sie ist ja in der Karibik, in Südamerika und in Südstaaten der USA hat sie stattgefunden und nicht hier bei uns. Aber es ist eben wichtig zu sehen, dass das eine auch in gewisser Weise das andere bedingt hat und dass wir die Modernität Europas nicht denken können, ohne gleichzeitig die Barbarei in vielen, vielen Regionen der Welt auch im Auge zu behalten. Baumwolle, das weiße Gold. Ein Beitrag von Gesiko von Lübcke. Es sprachen Jennifer Güsell und Friedrich Schloffer. Technik Susanne Herzig. Regie Rainer Schaller. Redaktion Matthias Eggert. Eine Sendung von Radio Wissen.